Herzlich willkommen zu einem neuen Torfhofer Podcast. Dieses Mal im Angebot Dr. Strange. Bei Dr. Strange handelt es sich um den neuesten Marvel-Film. Davon kriegen wir ja jedes Jahr mittlerweile zwei Stück. Und das ist eben der zweite für dieses Jahr. Startet lustigerweise mal wieder in Europa, beziehungsweise in Deutschland auf jeden Fall, früher als in den USA. Das finde ich auch immer sehr faszinierend, dass Marvel sich da konsequent nach wie vor für entscheidet, fast so wie ein Testpublikum in Europa laufen zu lassen. So zumindest kommt es mir immer so vor. Was es damit auf sich hat, weiß ich nicht, aber das ging mir auch noch gerade durch den Kopf. Aber jetzt jedenfalls zu diesem Film. Doctor Strange ist ja eine neue Figur in dem Marvel-Universum. Eine Figur, die wir bis jetzt noch nicht visualisiert gesehen haben. Sie wurde in The Winter Soldier wurde mit einem Halbsatz Bezug auf diese Figur genommen, aber nicht weiter darauf eingegangen. Und mit dieser Figur etabliert das Marvel-Universum nun einen neuen Faktor in seiner cineastischen Welt, den es in den Comics sehr oft und sehr weit verbreitet auch gibt. Aber nun wird er auch offiziell in den Filmen mit einbezogen und das ist der Faktor der Magie. Denn Doctor Strange ist, ja, seine Superheldenkräfte sind definitiv aus dem Bereich des Magischen und des Übernatürlichen. Das hat man so ein bisschen natürlich in die Richtung, wenn man an Thor denkt. Da wird auch alles sehr fantastisch und fantasymäßig. Aber Magie ist halt ein neuer Faktor, den sie nicht konkret bis jetzt einbauen wollten wahrscheinlich, weil der, naja, viele Regeln aus den Angeln hebt und viele Dinge so stark verändert, dass ja sich die Dynamik der Filme ab jetzt wahrscheinlich ändern wird, wann immer zumindest Dr. Strange oder sein Universum, seine Welt irgendwie präsent ist. Weil, naja, wie man es halt auch sonst mit Magie kennt aus anderen Versionen in Filmen, ob das jetzt Harry Potter ist oder Herr der Ringe, ja, Zauberei und so, das sind immer Dinge, die ja sehr flashy sind und sehr übernatürlich und ganz, ganz außergewöhnliche Dinge möglich machen, die nicht im geringsten in der Realität beruhen. Und das tut Doctor Strange auf jeden Fall. Dieser Film ist, ja, sehr, sehr trippy zum Teil. Also die Comics zu Doctor Strange, die Figur des Doctor Strange entstand, ja, so 60er Jahre, soweit ich weiß. Es gibt immer auch wieder Gerüchte, beziehungsweise die Geschichte, dass die Erfinder dieser Figur ganz gut auf Drogen waren, als sie sich diese Figur ausgedacht haben. So sind einige Comicfiguren in der Zeit entstanden, die ja eben sehr, sehr absurde Geschichten haben und Fähigkeiten und auch dementsprechend absurd wird es auch in diesem Film, was das angeht, das kann man vorab sagen. Also Iron Man ist natürlich auch ein Produkt der Fantasie, was die Technologie angeht, aber es ist zumindest zu einem gewissen Punkt noch in unserer Welt begründet. Und Doctor Strange geht da ganz bewusst und ganz absichtlich sehr ins Übernatürliche und auch in ganz andere Welten, kann man sagen. Und bezieht sich nicht mehr wirklich stark auf unsere Welt. In diesem Film geht es jedenfalls um einen, ja, Chirurgen, einen brillanten Chirurgen, der von Benedict Cumberbatch gespielt wird, Stephen Strange, die Hauptfigur. Und er ist, ja, ein arroganter Kerl, der, ja, immer so ein bisschen auf der Gewinnerstraße unterwegs ist, weil er halt einfach wirklich Meister seines Faches ist in seinem Job, besser als alle Kollegen. Und das lässt er auch raushängen und ist sich dessen auch sehr bewusst. Also im Grunde das, was Benedict Cumberbatch sehr, sehr oft wahrscheinlich spielt, oder soweit es mir zumindest bekannt ist, spielt er ja schon sehr oft den intelligentesten Mann im Raum. Und das tut er hier auch von der ersten Minute an. Aber sie geben dem Ganzen einen kleinen Twist, denn das zahlt sich in dem Fall mal nicht für ihn aus. Denn ja, er leidet einen Unfall und kann dadurch sein Handwerk als Chirurgen nicht mehr ausüben. Und da kommt er dann auf die Idee, oder weil er seinen Unfall irgendwie rückgängig machen will, beziehungsweise seine Verletzungen kurieren möchte, ja, nimmt er alles in Kauf, nachdem er die medizinischen Mittel erschöpft hat, die wir kennen in der westlichen Welt. Und geht in den Osten unserer Welt und, ja, versucht durch alternative Heilmethoden wieder zu neuer Stärke zu finden und zu seinen Geschicken, damit er wieder als Chirurg arbeiten kann. Das will er eigentlich damit erreichen mit seiner Reise, aber dann trifft er auf, ja, wie soll man das jetzt beschreiben? Ja, übernatürliche Leute, die, ja, sagen wir mal so, die Grenzen unserer Welt über Schritten haben und ja, alles Mögliche an außergewöhnlichen Paralleldimensionen und eben auch Magie für sich nutzen können. Und da ist die entscheidende Figur für ihn, die ihn so sein Lehrmeister ist, Tilda Swinton, wird im Film nur als The Ancient One beschrieben. Also ich habe die englische Version in dem Fall gesehen, weil das war mir sehr wichtig, Der Benedict Cumberbatch ist schon im Original dann doch ein gewisses Erlebnis. Deswegen, wann immer ich die Möglichkeit habe, ist das einer dieser Schauspieler, den ich sehr, sehr gerne im Original sehe. Ich gucke generell Filme auf Englisch, aber in den heimischen Kinos hier hat man nur bei einigen wenigen Filmen diese Möglichkeit. Bei Doctor Strange war das Gott sei Dank so. Jedenfalls ist eben Tilda Swinton so sein Ansprechpartner, sage ich mal, für diese übernatürlichen Heilmethoden und Dinge, die es so gibt in seiner Welt. Und ja, er wird ihr Schüler und möchte eben auch darin unterrichtet werden. Ansonsten spielen in diesem Film noch einige andere sehr bekannte Schauspieler mit. Also Doctor Strange zeichnet sich wie viele andere Marvel-Filme auch wieder dadurch aus, dass es eine sehr, sehr gute Besetzung hat. Eine sehr, sehr, sehr, sehr gute sogar. Also ich finde, das, oder was ich finde, das war für mich ein ganz entscheidender Punkt, warum ich Lust auf diesen Film hatte, war die Besetzung, weil hier wirklich mal Schauspieler mit dabei sind, eben ganz neue Schauspieler auch, die noch nicht in einem Marvel-Film vorgekommen sind. Und eben auch Schauspieler, wo man eigentlich sagen würde, die sind eigentlich nicht so Leute, die Lust auf ein Franchise haben oder irgendwas in der Richtung. Teilweise wirklich Indie-Schauspieler, die sehr trotzdem sehr bekannt sind. Also eben Tilda Swinton allein schon ist ja jemand, der eher in der Indie-Szene beliebt ist und großartig ist und tolle Schauspielerin. Aber auch Chiwetel Ejiofor, der ja vor ein paar Jahren mit 12 Years a Slave ganz groß eingeschlagen hat und auch ein richtig guter Schauspieler ist. Mads Mikkelsen, einer meiner Lieblinge auch, der hier in diesem Film, das kann man ohne jeden Spoiler vorab sagen, den Bösewicht spielt. Ich habe seinen Namen gerade vergessen, hat irgend so einen sehr abgefahrenen Namen in dem Film. Aber eben, und in einer weiteren Nebenrolle noch Rachel McAdams, die eine Kollegin von Stephen Strange spielt. Also wirklich sehr, sehr hochkarätig ist das Ganze hier besetzt. Auch eben, wie gesagt, Schauspieler, die sonst nicht in dieser Richtung unterwegs sind, soweit ich das wahrnehmen kann. Und das war auf jeden Fall ein Pluspunkt für den Film und ist es auch jetzt, nachdem ich den Film gesehen habe. Es sind sehr, sehr gute Schauspieler dabei, die auch alle mit dem, was ihnen gegeben ist, das Möglichste rausholen, würde ich sagen. Und genau, das so viel zur Story. Also eben, er entdeckt da so die Magie für sich, dieser Stephen Strange, und will das eigentlich nutzen, um sich selbst zu heilen von seinen Unfallschäden. Und natürlich gibt es dann letzten Endes, wie in allen Marvel-Filmen, es sind Comicbuchverfilmungen, es muss also auch einen Widersacher geben. Und dem muss er sich dann annehmen, natürlich in seiner Rolle als Doctor Strange. So viel zur Story, viel mehr braucht man dazu auch nicht sagen. Alles andere wären wirklich grob an Spoilern nur noch zu erzählen und das braucht es in dem Fall eigentlich nicht. Ja, was habe ich von dem Film gehalten? Wie gesagt, ich hatte auf den mehr Lust auf als manch anderen Marvel-Filmen in den letzten Jahren, eben abgesehen vielleicht von Guardians of the Galaxy. Und der Grund ist der gleiche wie bei Guardians of the Galaxy, warum ich da Lust hatte, weil es mal wieder ein neuer Film ist. Also ich habe das schon so ein bisschen, das Problem ist einfach mit diesem Marvel-Film, dass sie eben 2008 hat das angefangen mit Iron Man und man hat schon dann sehr, sehr oft dieselben Figuren jetzt gesehen. Und ich bin immer froh, wenn sie mal wieder was Neues ausprobieren. Und vor allem bin ich froh, wenn sie es sehr abgekapselt und gespalten lassen von dem Rest der Filme. Denn darunter leiden diese Comicbuchfilme für mich irgendwann sowieso alle. Auch Marvel leidet jetzt schon darunter, finde ich. Und DC wird es genauso tun oder tut es auch. Sie wollen da sogar noch aufholen, um diesen Negativfaktor sich einzuholen. Und zwar, dass durch diese Fülle an Figuren und die alle natürlich miteinander interagieren müssen, es schwierig wird, überhaupt noch Bedrohungen zu finden für diese Helden, weil sie eben allesamt übernatürlich toll sind und in Kombination dann natürlich noch unschlagbarer. Und deswegen bin ich immer froh, wenn und dadurch werden auch die Geschichten natürlich immer bombastischer, immer größer. Es gibt immer noch einen größeren und absurderen Bösewicht, der noch heftigere Pläne vorhat. Und das ist immer, finde ich, dann erfrischend, wenn es mal wieder neues Figurenset gibt und die dadurch auch die Möglichkeit haben, in ihrer kleinen Welt zu bleiben und da so zu interagieren und müssen nicht gucken, wie passt das jetzt von der Zeitleiste zusammen mit Captain America oder sonst was. Solange die frisch sind, diese Figuren neu und noch nicht mit den anderen Figuren interagiert haben, bleibt eben diese Möglichkeit, das alles ein bisschen kleiner zu halten und auf sich konzentriert, ohne immer wieder fünf andere Filme noch mit aufzubauen. Und das war eben auch ein großer Pluspunkt für mich, den ich in diesem Film erwartet habe. Also in gewisser Weise gelingt das Doctor Strange auch. Also er ist definitiv auf sich fokussiert, dieser Film. Er beschäftigt sich nicht groß mit dem Rest des Marvel-Universums bisher, denn das Doctor Strange-Universum ist sehr, sehr reich an vielfältigem und absurdem Zeug. Also man könnte sicher die nächsten 10 Doctor Strange-Filme völlig in sich geschlossen halten und müsste nicht in irgendeiner Form auf eben andere Helden zugreifen, denn diese Heldenfigur, dieses Doctor Strange, ist eine der stärksten Heldenfiguren, die es in den Marvel Comics gibt. Denn eben durch diese Magie, das ist ein Faktor, der ist halt sehr unberechenbar und es gibt dafür keine Einschränkungen oder Parameter. Und alles, was sich diese Schreiber damals ausgedacht haben, ist halt möglich. Eben, die waren scheinbar selber auf Droge und da gibt es dann keine Grenzen. Also völlig egal, was man sich jetzt gerade ausmalt, in diesen Comics und in diesen Geschichten um Doctor Strange wäre es möglich. Und das ist gleichzeitig auch ein bisschen das Problem für mich bei dem Film. Man hat sich zwar erlaubt, in sich selber ein geschlossenes Universum noch zu bleiben für den Moment und sich eben nicht auf alle anderen Marvel-Figuren groß zu beziehen, aber die Geschichte in diesem Film ist sehr, sehr bombastisch und hat eigentlich auch wieder dieses Zerstörungs- und Ausmaßepotenzial von einem Avengers-Film. Sage ich jetzt ganz gerade raus mal, ohne darauf einzugehen, was genau. Aber das Level an Zerstörung und an Bedrohung in diesem Film ist mir zu riesig. Ich hätte es besser gefunden, wenn man die Story ein bisschen kleiner gehalten hätte, wenn der Gegner nicht, keine Ahnung, wieder die absolute Zerstörung vorhätte. Das hätte mir irgendwie besser gefallen oder vielleicht ein bisschen persönlichere Geschichte um den Helden herum und seine eigene Vergangenheit. Also eben, es ist ja eine Origin-Story in dem Fall, also eine Geschichte, die uns eine neue Figur vorstellen muss, komplett mit seiner Nebenfigur, mit seiner Art und Weise, seinem Charakter, was ihn beschäftigt. Also hätte man hier ja wirklich ganz andere Route nehmen können und es hätte niemanden gestört. So wie sich das Guardians of the Galaxy auch sehr konsequent getraut hat. Lustigerweise hatten die Anspielungen auf andere Marvel-Filme, aber sie haben sich dadurch, dass sie natürlich ganz woanders waren, eben in einem ganz anderen Ort im Universum, ein bisschen mehr getraut, auch diese Welt breiter zu machen und größer und ein paar mehr Nebenfiguren zu etablieren und eben die Welt auch interessanter zu machen für die Folgefilme. Doctor Strange ist schon sehr linear insofern, dass wir viel Zeit damit verbringen, zu sehen, wie Benedict Cumberbatch sich in der Magie versucht und das zu lernen. Und dann kriegen wir eigentlich einen fließenden Übergang von der ersten Szene an, immer wieder den Bösewicht gefüttert und arbeiten uns eigentlich von einem Battle zum nächsten. Und das fand ich ein bisschen schade, dass man hier nicht noch ein wenig mehr Story reingebracht hat und ein bisschen mehr, ja, die Welt erbaut hat, in der Doctor Strange sich bewegt und was da so abgeht. Man hat einfach fünf Figuren etabliert und alle fünf, ja, ihre Geschichte schon in diesem einen Film voll durchgefeuert und verballert. Und da hätte ich lieber mehr Anschnitte gehabt, aber weniger komplett erzählte Geschichten schon, wenn das soweit für jetzt jemanden Sinn macht. Und das ist eben einer der Kritikpunkte für mich. Ich wechsle da diesmal ein bisschen hin und her und halte das nicht ganz so linear ab. Den Film gerade erst vor einer halben Stunde ist der Film erst aus gewesen. Und dementsprechend ist das alles noch sehr frisch, was meine Eindrücke angeht. Was auf jeden Fall wieder ein positiver Aspekt ist, um da auch mal wieder hin und her zu wechseln, was der Film auch im Trailer versprochen hat und auch absolut gehalten hat, muss ich sagen, das ist der größte Pluspunkt für mich bei diesem Film, denn er ist ein optisches Spektakel. Das kann man so sagen. Mehr als alle anderen Marvel-Filme bisher, finde ich, traut man sich hier wieder an anderer Stelle diese 60er-Jahre-Comics, die Doctor Strange groß gemacht haben oder woraus er entstanden ist, eben auch voll zu etablieren in diesem Filmuniversum. Eben Magie ist ein großer Faktor, dadurch wird vieles jetzt in den Folgefilmen sehr ungewiss, aber in diesem Film passt das wunderbar und man kann hier natürlich auch so absurd wie möglich werden bei den visuellen Elementen und das tut der Film auch. Also jeder, der schon mal in ein Kaleidoskop geguckt hat, in diese Dinger, die man so dreht und da verändert sich immer so diese Formen, das hat man hier im Film zuhauf. Ich empfehle wirklich niemanden hier mit starkem Drogeneinfluss sich in diesen Kinosaal zu setzen. Denn also ich fand das schon im nüchternen Zustand sehr, sehr trippy und sehr, sehr strange und krass. Und das fand ich aber eben auch cool. Also das war toll, dass sie sich getraut haben, da auch sehr absurd zu werden. Und es, also alle Farbspektren und Möglichkeiten des Regenbogens werden hier ausgefüllt bis zum letzten Rand. Und das fand ich cool. Also das war, und das ist mehrmals im Film so, dass sie da wirklich sehr, sehr absurd werden. Und es stört dann auch nicht zu wissen, dass das natürlich alles komplett animiert ist und Greenscreen, weil es zu dieser Welt passt, die sie da ein bisschen etabliert haben. Also da, deswegen passt es. Bei anderen Filmen wird das oft kritisiert, wenn zu viel CGI ist. Ich finde, wenn man die richtige Welt etabliert und den richtigen Stil auch im Film, dann passt es auch zusammen. Deswegen hat das bei mir auch, für mich auch bei Sin City 1 zum Beispiel gut gepasst, weil das konsequent durchgezogen wurde und aber trotzdem eine klare künstlerische Linie hatte. Und das wirkt bei Doctor Strange auch so. Man hat sich hier ganz klar diese Kaleidoskop-Optik genommen und die dann eben auf reale Gegenstände, zum Beispiel auf Architektur angewendet. Und das sind die optisch tollsten Szenen, die es da gibt. Also wirklich eine feine Sache. Ich habe ihn in 2D gesehen, muss ich sagen, nicht in 3D. Ich weiß also nicht, wie gut das 3D ist. Ich fand anfangs zwischendurch Stellen schon an sich zu dunkel, weil manchmal kämpfen die Leute da in etwas dunkleren, ja, fast schon Bibliotheken, kann man so sagen. Also es ist immer sehr modrig und dunkel am Anfang. Und da fand ich so schon den Schnitt nicht so optimal und habe dann an sich manchmal gar nicht erkannt, wer ist gerade wo, wer schlägt jetzt gerade auf wen mit welchem sauber ein und so. Und hinten raus im Film wird es dann immer klarer, wenn sie sich bei Tageslicht auch bewegen. Wer die Trailer gesehen hat, sieht das, was ich meine. Und da wird es dann eben deutlicher und klarer. Und das könnten auch die Stellen sein, wo ich mir gut vorstellen kann, dass das 3D auch mal Laune macht. Für den ganzen Film braucht es natürlich wieder nicht, aber für diese bestimmten optischen Stellen wäre das sicher eine ganz coole Sache, wenn sie es denn hell genug gemacht haben in dem Fall und es auch halbwegs scharf ist. Dann wäre das sicher eine feine Sache. Aber ja, zu Doctor Strange. So viel mehr fällt mir auch eigentlich zu dem Film nicht wirklich ein. Es ist für mich eine sehr gemischte Packung dieses Mal. Ich würde diesen Film nicht ganz oben bei den Marvel-Filmen einstufen. Ich fand sowohl The Winter Soldier als auch Captain America Civil War als auch Guardians of the Galaxy alle drei besser. Generell ist es kein schlechter Film, also es ist kein der unglaubliche Hulk oder so oder Thor 2. Er ist auf jeden Fall besser als die. Er bewegt sich so im gesunden Mittelfeld, vielleicht im oberen Mittelfeld. Was natürlich auf jeden Fall an den Schauspielern liegt, an den visuellen Effekten, die sehr, sehr gut ist, sehr, sehr gut und auch speziell sind und man sich da auch getraut hat, eben ein bisschen außergewöhnlich zu werden und ein bisschen, ja, fast schon anstrengend für den Sehnerv. Und das finde ich gut, dass man das hier sich getraut hat. Aber letzten Endes ist es natürlich ein Marvel-Film, der ja vorsichtig sein muss, was er tut, weil er immer so ein bisschen aufpassen muss, dass er in das gesamte Zeitkontinuum reinpasst und dann nichts durcheinanderwirbelt zu sehr. Man hat das jetzt sowieso ein bisschen durch diesen Faktor, dass Doctor Strange Magie verwenden kann und auch allgemein, das kann man ganz allgemein auch von den Comics sagen, Doctor Strange ist eben einer der stärksten Figuren im Marvel-Universum, eben weil er wirklich Sachen machen kann, die überhaupt nicht mehr logisch erklärbar sein müssen. Also eben Thor hat da noch mehr Regeln, weil zumindest heißt's, Thor hat seine ganze krasse Power nur, solange ihm der Hammer gehorcht und er dem des Hammers würdig ist. Und wenn das nicht mehr wäre, dann wäre Thor auch nicht mehr so mächtig. Also es gibt da noch so Regeln. Bei Doctor Strange ist alles sehr, sehr aus den Angeln gehoben und Doctor Strange ist im Grunde zu allem fähig, sage ich mal, ohne auf den Plot weiter eingehen zu wollen. Ihr werdet mehr sehen, was ich oder merken, was ich meine, wenn ihr den Film dann seht. Aber das wird schwierig jetzt für die nächsten Marvel-Filme, das doch in einem Rahmen zu halten und nicht immer wieder jetzt Fragen aufzuwerfen, wie, ja, warum macht nicht einfach Doctor Strange das und das? Dann könnt ihr doch die ganze Situation klären. Ähnlich wie das Problem, was Superman immer dargestellt hat. Superman war immer eine Figur bei den DC Comics, die eben so super war, dass sie alles im Grunde bereinigen konnte und nicht umsonst hat man sich dann Kryptonit ausgedacht, um dieser Figur irgendeine Schwachstelle zu geben. Und auch da verlangt es immer einen sehr, sehr guten Drehbuchschreiber, der weiß, so eine Figur einzusetzen und sie nicht völlig, ja, unverhältnismäßig zu machen und dadurch auch die Story dann langweilig zu machen, weil man weiß, es gibt keine echten Bedrohungen. Dieses Problem, denke ich, wird man mit Doctor Strange auch haben. Aber ja, fürs Erste, dieser Film war nicht übel. Volle Punktzahl würde ich ihm jetzt da nicht geben. Also dafür hat er in der B-Note hier und da ein bisschen zu wenig sich mit seinen Figuren beschäftigt. Also hat sehr viel Zeit zwar mit der Figur des Steve Strange verbracht, aber die Nebenfiguren sind für mich alle etwas zweidimensional. Auch an dieser Stelle muss man sagen, Marvel bleibt sich da leider treu und hat einen völlig unterentwickelten Bösewicht für mich. Also was sehr schade ist, denn Mads Mikkelsen ist ein sehr, sehr guter Schauspieler, den ich sehr, sehr gern sehe und der auch zu sehr komplexen und verstörenden Figuren fähig ist. Also man bedenke zum Beispiel James Bond, Casino Royale, wo er einen exzellenten Bösewicht spielt, der sehr viele Facetten hat und auch das gut rüberbringen kann, dieser Schauspieler, diese, ja, also tatsächlich einen Menschen darzustellen, auch wenn es der Gegner ist und der Bösewicht, gegen den wir alle sind als Zuschauer. Man hat das leider hier in Doctor Strange nicht so wirklich hingekriegt, genug Platz für die Figuren einzuräumen, abgesehen von der Hauptfigur selbst, Stephen Strange. Und das ist auch wieder etwas, was ich ein bisschen schade finde, wenn diese Filme wissen, ja, okay, unsere Hauptfigur ist die entscheidende Figur, die wird noch 15 Filme mitgetragen. Manche dieser Nebenfiguren hier, die sind vielleicht nur in dem einen Film hier dabei. Dann ist es nicht so super wichtig für uns und wir konzentrieren uns auf andere Sachen. Das finde ich schade, da würde ich mir manchmal wünschen, eben, dass diese Marvel-Filme sich doch noch ein wenig mehr auf den einzelnen Film, den sie gerade eben produzieren, konzentrieren und weniger immer auf das gesamte Bild und immer gucken, dass alles noch zusammenpasst und immer schon 15 Schritte vorausdenken. Das ist leider ein bisschen verloren gegangen. Es war klar, dass das irgendwann kommt mit Marvel, ab dem Zeitpunkt, wo der Erfolg sich eben aufgezeigt hat und nicht mehr, ja, sich nicht mehr eingestellt hat. Und deswegen, ja, ist ein bisschen schade. Also, es ist natürlich nicht dadurch nicht die kreativste Art, Filme zu machen. Aber in dem Rahmen, in dem sich hier auch die Filmemacher bewegen, hat man zumindest visuell ganz viele neue Elemente reingebracht und was etabliert, was ja ihm Spaß gemacht hat. Von der Story her ist es leider sehr vorhersehbar, sehr einfach und leider auch nicht wirklich groß anders von den anderen Marvel-Filmen. Also auf Guardians of the Galaxy ruht bisher meine größte Hoffnung, da auch weiterhin kreativ und abgefahren zu werden. Ich hoffe, dass das weiterhin so bleibt. Doctor Strange hat dahingehend nicht ganz meine Erwartungen getroffen, aber das soll nicht heißen, dass es ein schlechter Film ist. Mitnichten. Also vor allem in Filmen, wo ich mir denke, wie schon vorher erwähnt, wenn bei euch nur 3D verfügbar ist, bei dem Film würde ich es wahrscheinlich mal versuchen. Das könnte wirklich ganz nett sein. Ja, soweit von mir und vom Tofauver Podcast. Bis zum nächsten Mal. The Topher Offer.